weiß ich nicht. 3, 2, 1. Milch, Speise, Eis. Milch, Speise, Eis. Ist das Beste für den Greis. Milch, Eis. So ein Scheiß. Diddy frisst nur Milch, Eis. So ein Scheiß. Milch, Speise, Eis. Diddy ist nur Scheiß. Milch, Speise, Eis. Milch, Speise, Eis. Ist viel besser als Milch, Eis.